Ein weiteres Mal herzlich willkommen hier bei uns im Forum Stadtpark am zweiten Tag des Elevate Festivals bei der nächsten Veranstaltung mit dem Titel Open Source Economy, Katalysator sozial-ökologischer Transformation? Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Stefan. Stefan Meritz war schon übrigens 2008 bei unserem Elevate Commons hier. Das ist natürlich immer wieder nett, ein paar Jahre später, wenn wieder sehr viel passiert ist auf der Welt und auch in der Theoriebildung und Gesellschaftsanalyse, wieder ein Update zu machen. Stefan Meritz, vielleicht kurz zur Vorstellung, ist promovierter Ingenieur und Informatiker, arbeitet gerade bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Berlin. Und ganz wichtig, er bloggt auf keimform.de und so schwerpunktmäßig beschäftigt er sich mit neuen Formen der Produktion, so mit den Schlagworten verbunden Commons und Beer Production. Und darum wird es heute auch dann gleich gehen. Und zwar zum Ablauf, der Vortrag von Stefan, der gleich beginnen wird, wird circa 30 Minuten dauern. Und es gibt aber auch schon währenddessen die Möglichkeit, dass ihr mit einsteigt. Also wenn ihr Begriffe nicht versteht, falls es teilweise ein bisschen kompliziert ist, bitte einfach kurz die Hand heben, dann kann man die gleich klären. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und würde eigentlich schon dich bitten, Stefan, dass du mit dem Vortrag beginnst. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Also, ich habe 10 Thesen mitgebracht in 50 Sätzen. Erste These, Open Source. Erster Begriff, was ist Open Source? Open Source, offene Quellen, kommt aus der freien Softwarebewegung und bedeutet, dass Nutzerinnen und Nutzer und Programmiererinnen und Programmierer Zugriff auf die Quellen haben. Dies nicht nur einfach, weil sie mitgeliefert werden, sondern weil auch eine entsprechende freie Lizenz dieses garantiert. Also Open Source ist eine Möglichkeit, an dem Produktionsprozess sich zu beteiligen. Und das Übertragen von der freien Softwarewelt auf Produktion überhaupt, auf andere Bereiche, was kommt dann dabei raus? Was für eine Form von Ökonomie könnte da entstehen? Das ist die Fragestellung. So, erste These lautet jetzt, Open Source und Offenheit, Openness sind Ergebnis der Produktivkraftentwicklung. Wieder ein Begriff. Ah, es wedelt jemand, es war ein Test. Produktivkraftentwicklung bedeutet die Art und Weise, wie wir Menschen unsere Lebensbedingungen herstellen. Denn wir finden die Welt nicht einfach vor, sondern wir stellen sie jeden Tag aktiv her. Und dies tun wir unter Zuhilfenahme von Mitteln. Produktionsmitteln, anderen Mitteln, sozialen Mitteln. Und das zusammengefasst nennt man Produktivkräfte oder in der zeitlichen Dimension Produktivkraftentwicklung. Und meine These ist jetzt, dass Open Source und Openness notwendig aus der historischen Entwicklung dieser Mittel, die wir brauchen, um unsere Lebensbedingungen herzustellen, hervorgegangen sind. Das führe ich jetzt ein bisschen aus. Also, Technologie ist geronnenes Wissen. Wissen ist vergegenständlicht in den Dingen, nicht nur in Technologie, überhaupt in den Dingen steckt unser Wissen, unsere Vorstellung von der Welt drin. Das heißt, Technologieentwicklung ist Wissensproduktion, Vergegenständlichung von Wissen. Der Wissensanteil jetzt in dieser historischen Entwicklung der Produktivkräfte im Produkt überwiegt inzwischen den stofflichen Anteil, also der Aufwand, da stofflich dieses Produkt dann herzustellen, bei weitem. Ich habe mal Ingenieure in der Autoindustrie gefragt und habe sie gesagt, was würdest du schätzen, wie groß der Anteil an einem Auto jeweils ist, stofflicher Anteil, der da im Auto drin steckt, und Wissensanteil. Und da war nicht die Frage, ob das 50% oder 60% sind, sondern die Frage war, ob es 95% oder 99% Wissensanteil sind. Also das verdeutlicht, der Wissensanteil ist ungeheuer wichtig geworden. Das bedeutet jedoch, Wissensproduktion kommt nur von den Menschen selber. Während man stoffliche Produktion, klassischer Fordismus, Taylorismus, in einem Fließprozess abzubilden ist, man kann den da reinbauen, ist die Produktion von Wissen als etwas genuin Neuem nicht zu automatisieren. Das kann nur von den Menschen selber kommen. Wissensproduktion braucht menschliche Kooperation und Kommunikation. Offene Kooperation jetzt und offene Kommunikation schlägt die geschlossene Form. Normalerweise ist es so, dass unsere Ökonomie so funktioniert, dass eine Firma Wissensproduktion macht, stellt Wissensarbeiterinnen an, die sollen dieses Wissen produzieren, das ist dann das Geschäftsgeheimnis und damit wird dann ein Produkt hergestellt und das wird dann vermarktet. Aber das bedeutet, ich als Firma muss alle Wissensproduzentinnen selbst bezahlen, muss möglicherweise das Wissen, was vielleicht schon andere produziert haben, nochmal erfinden, muss alles selber an Ressourcen aufbringen, um diesen Prozess zustande zu bringen. Und jetzt ist eine neue Entwicklung in die Welt gekommen, die sieht eben so aus, dass auch Unternehmen entdeckt haben, wenn wir kooperieren, wenn wir Wissen offenlegen, dann sparen wir ganz einfach ungeheuren Aufwand, weil wir können dieses Wissen jetzt teilen. Noch ganz normal in der alten Form der Warenproduktion, der alten Logik. Also offene Kooperation und Kommunikation schlägt die geschlossene. Das ist jetzt eine langfristige Aussage, dass die Offenheit immer mehr zunehmen wird. Nicht, weil jetzt sich Produzenten sagen, das ist eine schöne Sache und wir wollten ja schon immer unser Wissen teilen. Nein, überhaupt nicht. Sondern, weil es eine ökonomische Notwendigkeit ist. Es gibt einen Druck in Richtung Offenheit. Zweite These. Jetzt kommt Open Source, die offengelegten Quellen ins Spiel. Open Source hat jetzt ein Doppelgesicht. Erstens, Open Source ist prokapitalistisch. Open Source kann wunderbar genutzt werden, um kapitalistische Warenproduktion voranzubringen, billiger zu machen, um Wissen abschöpfen zu können, was andere produzieren und in die eigene Produktion einzubauen und zu nutzen. Eine Seite. Open Source ist kommunistisch. Jetzt, wedelt mit den Händen, genau. Kommt von Commons. Da steckt der Begriff Commons drin oder Gemeingüter. Was sind Commons? Commons haben sozusagen drei Aspekte. Erstens, es geht immer um irgendwelche Ressourcen. Zweitens, es geht um einen sozialen Prozess, das sogenannte Commoning, also Commons machen. Und im Commoning enthalten ist die Community, die sich selber Regeln gibt. Die also selbst entscheidet, wie sie diesen sozialen Prozess des Umgehens mit Ressourcen gestaltet. Und drittens, es kommt dabei was raus, ein Produkt. Das Produkt kann sein, dass eine natürliche Ressource erhalten bleibt, meinetwegen ein Wald oder sowas. Es kann aber auch sein, dass eine freie Software, eine freie Hardware, eine solidarische Landwirtschaft, eine freie Rübe entsteht. Verschiedene Dinge können dabei herauskommen. Also Ressourcen werden von Menschen, die ihre soziale Praxis selber organisieren und sich selber Regeln geben, durchgeführt und gemacht. Und dabei kommt dann was raus. Das ist mein Begriff von Commons. Gemeinschaftliches, selbstorganisiertes Herstellen von Dingen und sozialen Strukturen jenseits von Markt und Staat. Dieses Jenseits von Markt und Staat hat Elinor Ostrom, die Nobelpreisträgerin, als Slogan sozusagen reingebracht. Und Elinor Ostrom ist keinesfalls eine kapitalismuskritische Forscherin gewesen, aber sie hat einfach festgestellt, Commons funktionieren dann gut, wenn sich Commons nicht auf die Marktlogik einlassen oder gleichzeitig nicht auf die Staatslogik einlassen, sondern jenseits dessen ihren sozialen Prozesse eben selber organisieren. Commons. So, und ich sage nun, Open Source steht für diese Commons-Logik in Richtung eines sozialen Prozesses zur Herstellung und Pflege von Dingen jenseits von Markt und Staat. Open Source ist kommunistisch. So, und ja, Witz ist jetzt, beides gilt gleichzeitig. Es ist also ein Widerspruch, weil prokapitalistisch zu sein, heißt ja, im Markt tätig zu sein. Und jetzt habe ich aber gerade gesagt, die Commons sind jenseits von Markt und Staat. Wie geht das jetzt zusammen? Mit diesem Widerspruch will ich mich jetzt noch befassen. Also, dritte These, wer über Open Source reden will, darf über den Kapitalismus nicht schweigen, sondern muss sich damit befassen. Open Source produziert freies Wissen, das sich jeder aneignen kann. Klar, hatte ich gesagt. Open Source konnte nur groß werden, weil der Kapitalismus zahlt. Irgendjemand muss zahlen. Weil bei uns läuft alles über Zahlen, über Geld momentan. Also Open Source braucht die Finanzierung sozusagen durch die normale kapitalistische Warenproduktion. Das freie Wissen spielt nun in diesen Verwertungsprozessen eine immer größere Rolle. Ich hatte es vorhin schon dargestellt. Und in diesem Prozess, in diesen Verwertungsprozessen sind jetzt Kooperation und Kommunikation, die so wichtig sind für diese Open-Source-Prozesse, die sind nicht zweckfrei, sondern sie sind dem Zweck der Nutzung von Open-Source unter den Bedingungen von marktwirtschaftlicher Logik untergeordnet, werden von diesen geformt. Der Titel lautete ja auch, was heißt das für die Ökologie? Und jetzt diesen Aspekt will ich jetzt noch mit reinnehmen. Kapitalismus und Ökologie widersprechen einander notwendigerweise. Warum? Es gibt den Rebound-Effekt. Der Rebound-Effekt ist das praktische schlagende Gegenargument gegen alle Vorstellungen, die da sagen, wieso, Wachstum ist doch nicht schlecht, wir brauchen nur qualitatives Wachstum und dann wird alles gut. Klar kann jeder einsehen, dass wenn wir so weitermachen mit dem quantitativen Verbrauch von Ressourcen, dann fahren wir mit Vollgeschwindigkeit gegen die Wand. Das kann man ganz einfach ausrechnen, kann man ganz einfach zeigen. Aber wir müssen einfach ein qualitatives Wachstum machen. Und es gibt Beispiele, wo das auch gelungen ist, wo tatsächlich der Ressourcenverbrauch gesunken ist, obwohl neue Produkte in die Welt kamen. Aber es gab dann den Rebound-Effekt. Denn der gesunkene Ressourcenverbrauch wurde immer in allen Beispielen, die es gibt, dadurch aufgefangen, dass von diesem tollen, neuen, sparsameren, ressourcensparsameren Produkt viel mehr verkauft wurde. Was den Effekt des Ressourcensparens immer überkompensiert hat. Warum ist das so? Weil in der kapitalistischen Logik, in der Warenproduktion, in der Marktwirtschaft, ein Wachstumsimperativ eingebaut ist. Es geht nicht anders, als dass Kapitalismus wachsen muss. Der kann nicht einfach sagen, ist genug. Es geht nicht. Das Nö ist genug, hat einen anderen, dafür gibt es ein anderes Wort. Und das ist Krise. Nö ist genug, ist Krise. Und Krise ist für die Ökologie gut, für die Menschen katastrophal. Weil das die ganzen sozialen Verwerfungen produziert, die wir jetzt alle sehen können. Open Source nun, jetzt kommt die zwiespältige Rolle mit rein, befördert das Wachstum, weil es die Innovation beschleunigt. Offene Prozesse sind immer sehr schnelle Prozesse. Sehr schnelle Korrekturen, sehr schnelle neue Ideen können zusammengenommen werden und so weiter. Auch da gibt es schöne Untersuchungen, dass Innovation beschleunigt wird durch offene Prozesse. Open Source nun, die Open Source Bewegung, wenn man das mal in Anführungsstrichen so sagen will, verhält sich gegenüber ökologischen Fragen und gegenüber Naturressourcen meistens ignorant. Das ist kein Thema. Sondern das Internet ist ja da. Aber was das Internet kostet an Energie, ist dabei nicht unbedingt im Blick, ist auch nicht das Thema. In der Commons-Bewegung knallen deswegen oft alte und neue Commons, so will ich sie mal nennen, aufeinander. Also diejenigen, die sich auf die Bewahrung von natürlichen Ressourcen beziehen und diejenigen, die neue Commons produzieren, also so etwas wie freie Software, freie Hardware, andere Dinge. Die haben einfach unterschiedliche praktische Erfahrungen und unterschiedliche Zielvorstellungen. Dabei machen sie eigentlich das Gleiche. Weitergedacht. Die Frage ist nicht, ob der Kapitalismus untergeht, sondern nur wann und wie. These. Warum? Der Kapitalismus, aus meiner Sicht, der Kapitalismus wird gehen, weil er seinen eigenen Selbstwiderspruch nicht lösen kann. Aus dem übrigens das Wachstumsimperativ kommt. Nämlich, worin besteht er? Der Kapitalismus basiert darauf, dass er Arbeit verwerten muss. Gleichzeitig ist die Arbeit der Faktor in der Produktion, die kostet. Und die muss er minimieren, damit das Unternehmen am Markt wettbewerbsfähig bleibt. Das andere Unternehmen muss das auch. Und das nächste auch. Und alle müssen Arbeit minimieren, alle müssen rationalisieren, müssen ihre Produktion erhöhen. Und so entsteht ein Kreislauf des sich gegenseitig Auskonkurrierens. Weil wer da nicht mitmacht bei diesem Minimieren von Arbeitsaufwand bei der Produktion, der fliegt raus. Der geht pleite. Die Kompensation, die es bisher historisch gegeben hat, war immer, dass es neue lange Wellen gegeben hat, also neue Basisinnovationen, Basisprodukte eingeführt wurden, sowas wie das Automobil. Das war eine Basistechnologie, die erstmal die ganze Erde umgekrempelt hat und dann aber auch eine Riesenmenge an Arbeitsaufwand erforderte, um das in die Welt zu setzen. Kann das nicht die Mikroelektronik sein? Die ganze Technologie, die neuen Technologien? Ja und nein. Ja, klar, das ist ein ungeheurer Boom, wird immer noch weitergehen. Aber das aus der Sicht der Verwertung von Arbeit ist Mikroelektronik fatal, weil sie braucht ungeheuer wenig Arbeit, um hergestellt zu werden. Gleichzeitig ist der Kapitalaufwand riesengroß geworden. Also das ist schon für sich eine Technologie, wo die Arbeit schon maximal rausrationalisiert wurde. Sie taugt also nicht dazu, wieder so eine Kompensation hinzukriegen, die dem Selbstminimierungsprozess in der normalen kapitalistischen Logik entgegenlaufen könnte und die aufheben könnte. Wie kann der Kapitalismus trotzdem funktionieren und möglicherweise noch ein bisschen weiter funktionieren? Ich will keine zeitliche Prognose machen. Er kann sich über Wasser halten, weil er die Zukunft verwertet und verbrennt. Das, was wir als Finanzkrise wahrnehmen, 2008 mit dem Crash und jetzt die neue Blase reift wieder ran, mal sehen, wann der nächste Crash kommt. Das, was wir als Finanzkrise wahrnehmen, ist tatsächlich ein Zugriff, eine Wette, eine Spekulation auf zukünftige Verwertung. Auf zukünftige erfolgreiche Verwertung wird heute spekuliert und werden heute Gewinne gemacht, aus dieser Spekulation rausgezogen und in die Realökonomie reingesteckt. Es ist also nicht Sparen, wo sozusagen vergangene erfolgreiche Produktion und Verwertung jetzt genommen wird, um zu investieren. Es ist auch nicht nur ein Kredit aufnehmen bei einer Bank, sondern es ist tatsächlich das Anzapfen der zukünftigen Produktion. Und ob diese zukünftige Produktion noch stattfinden wird, ist aber unklar. Und diese Schere zwischen diesen beiden, zwischen der Realproduktion heute und der monetären, finanziellen Verwertung zukünftiger Produktion über die Börsenkapitalisierung. Dieser Spagat geht immer weiter auseinander und muss immer wieder zusammengebracht werden, was sich dann als schlagartige Krise zeigt, wie 2008. Das wird also wieder kommen. Das muss kommen, weil es diesen Spagat nicht beliebig geben kann. Der kann nicht beliebig ausgehen. Wir können nicht beliebig weit in die Zukunft auf zukünftige Produktion spekulieren. Irgendwann wird es einem zu brenzlig und dann klappt der ganze das ganze Kartenhaus zusammen. Meine These ist jetzt also, wir leben in einer Zerfallsperiode und der Verlauf ist unklar, aber auf jeden Fall menschlich dramatisch. Ich will diese Zerfallsperiode so ein bisschen vergleichen mit dem Niedergang des Römischen Reiches. Und der hat auch 500 Jahre gedauert. Und er hat sich wahrscheinlich während dieser Zeit gar nicht so angefühlt unbedingt wie ein Zerfall, wenn man in den noch funktionierenden Zentren war. Also wenn wir jetzt durch Graz laufen, wieso zerfällt hier was? Ist das sinnig wahrnehmbar? Ja doch, wenn man genau hinguckt, ist es auch sinnig wahrnehmbar in Graz. Oder in Berlin, wo ich herkomme. Und erst recht in Griechenland oder in den arabischen Ländern oder noch woanders. So, Kapitalismus, sechste These, braucht Open Source und Open Source befördert sein Ende. Open Source als freies Wissen, ökonomisch betrachtet, entwertet frühere Verwertungssegmente. Also das, was früher noch Profit generiert hat, meinetwegen die Produktion von proprietärer Software, wird heute ersetzt durch freie Software, die im Prinzip einfach genommen werden kann, kostenlos ist. Es ist ökonomisch betrachtet ein Entwertungsprozess. Segmente der früheren Verwertung werden entwertet. Und damit wird der Prozess der Entwertung oder der Selbstentwertung kapitalistischer Produktion durch Rationalisierung beschleunigt. Der Entwertungsprozess durch Minimierung des Arbeitsaufwands wird beschleunigt. Na, ich wusste es doch, dass es kommt. Von Open Source abhängiges Kapital nun kämpft gegen proprietäres Kapital. Das heißt, es gibt jetzt auch unterschiedliche Fraktionen unter den Unternehmen, Konzernen. Es gibt durchaus solche, die sagen, Open Source ist eine tolle Sache und wir stecken da Geld rein. IBM hat das zum Beispiel gemacht. Nicht? IBM hat $1 Milliarde für freie Software investiert. Und was heißt die Investition von $1 Milliarde für freie Software? Das ist ungefähr äquivalent aus ökonomischer Sicht für IBM, als wenn sie die Milliarde aufgeschichtet hätten und sie angezündet hätten. Das ist Verbrennen von Geld für nichts. Weil sie damit nichts verdienen, keine Warenproduktion machen. Aber, warum machen sie es trotzdem? Weil sie durch Entwertung eines Segments, ihres eigenen Segments, Software-Segments von IBM, schaffen sie sich die Voraussetzung für eine Umgebung, in der sie dann ihre Hardware verkaufen können. Sie entwerten ein Segment, um ein anderes Segment noch in der Verwertung halten zu können. Das mussten sie machen, weil sie anders gegen Microsoft-Dominanz keine Chance gehabt hätten. Und das war auch erfolgreich. Das Open-Source-Kapital wird siegen und damit die Krise des Kapitalismus verschärfen. Also das ist so ein bisschen auf der Linie der These, Openness, Offenheit setzt sich langfristig durch. Und wer schneller kooperiert, wer offener ist, wer mehr Wissen an sich binden kann, wer die Community einlädt, wer einen kreativen Prozess organisieren kann, wird sich innerhalb der Kapitalkonkurrenz durchsetzen. Also das Open-Source-Kapital, wie ich es mal genannt habe, das wird sich durchsetzen gegen das proprietäre Kapital. Das ist eine langfristige Tendenz. Siebte These jetzt. Wer Open-Source begreifen will, muss sich mit dem Kommunismus befassen. Also mit der anderen Seite. Ich habe jetzt die ganze Zeit über den Kapitalismus gesprochen und über die Logik, die da drin steckt und die Verhältnisse von Open-Source und Kapitalismus. Jetzt möchte ich auf die andere Seite gehen, weil ich habe ja gesagt, das ist ein Doppelgesicht. Und deswegen muss man sich auch mit dem Kommunismus befassen. Was ist das? Das kommunistische Moment von Open Source ist die individuelle Selbstentfaltung. Individuelle Selbstentfaltung. Warum? Stichwort nochmal zurückgeholt, Produktivkraftentwicklung. Ich hatte gesagt, Produktivkraftentwicklung fasst die Herstellung unserer Lebensbedingungen unter Nutzung von Mitteln. Es geht hier also um das Verhältnis von Menschen, die Mittel nutzen und Ressourcen nutzen und dabei etwas herstellen, nämlich ihre Lebensbedingungen. Und historisch gab es sozusagen drei große Epochen oder zwei bisher. Die erste große Epoche war, dass die Bearbeitung der natürlichen Ressourcen im Fokus stand. Das waren die ganzen agrarischen Gesellschaften, die haben direkt sozusagen den Boden bearbeitet, agrarische Gesellschaften direkt Bodenschätze gewonnen. Dann die zweite große Epoche. Es sind die Industriegesellschaften. Was ist Industrie? Industrie ist die wissenschaftliche Bearbeitung und Vergegenständlichung und Vergegenständlichung der Mittelnutzung. Also das, was vorher Handwerker in der Hand hatten, wurde jetzt in die Maschine eingebaut und zu gigantischen, großen Prozessen der Produktion zusammengesetzt. Das ist sozusagen die Vergegenständlichung des früheren Handwerkerwissens und Arbeitens in der Maschine. Das ist die Industrialisierung. Also der Mittelaspekt in diesem Dreigestirn ist jetzt dran gewesen. Aber da sind wir durch. Fordismus war der Höhepunkt dieser Epoche. Postfordistische Epoche oder ja, die Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist eine Übergangsphase, wo jetzt das dritte Moment in diesem Dreigestirn dran ist sozusagen. Weil wo kann noch eine besondere Schwung, eine besondere Energie herkommen, nur vom Menschen selbst. Das heißt, nur die Entfaltung des Menschen an und für sich als individuelle Person mit seiner oder ihrer Besonderheit bringt noch die Produktion voran. Warum? Weil die Rolle des Wissens so ungeheuer groß ist, weil die Rolle der Innovation so wichtig ist, weil die Kommunikation und Kooperation so wichtig ist. Also alle die weichen Faktoren in der Produktion, nicht die harten Faktoren. Deswegen, individuelle Selbstentfaltung nenne ich das, ist das Moment, was jetzt dran ist. Und das ist gleichzeitig das kommunistische Moment. So, damit Selbstentfaltung funktioniert, braucht sie und erzeugt sie inklusive Reziprozität. Ja, wunderbar. Inklusiv heißt einbeziehend und Reziprozität heißt wechselseitige Beziehungen haben. Das heißt, die Beziehungen zwischen den Menschen sind so gestaltet, dass ich den anderen oder die andere brauche, damit ich meine Ziele, meine Zwecke erfüllen kann, verwirklichen kann. Eine inklusive, wechselseitige Beziehung haben wir aufeinander. Und die ist strukturell der Beziehung, der normalen Beziehung, die wir unter unseren normalen kapitalistischen Bedingungen haben, entgegengesetzt. Die ist nämlich eine exklusive, sozusagen negative Reziprozität. Also bei uns ist es so organisiert, dass wir strukturell permanent konkurrieren müssen, auch wenn wir es nicht wollen. Wenn jemand einen Arbeitsplatz kriegt, kriegt ihn ein anderer nicht. Wenn jemand sich durchsetzt am Markt, verliert ein anderer den Marktanteil und so weiter. Es ist strukturell so gemacht, dass einer sich nur auf Kosten des anderen durchsetzt. Aber Selbstentfaltung, und das ist jetzt der Widerspruch, der reinkommt, braucht diese Inklusivität. Also das wechselseitig Vorankommen, weil es ja nicht nur darum geht, sich individuell als isolierte Monade, also Einzelwesen, zu entfalten, sondern immer in Kooperation und in sozialen Prozessen, also immer mit anderen. So, im Kapitalismus geht die Selbstverwertung, die müssen wir machen, jeden Tag, wir müssen uns andauernd selbst verwerten, die geht immer auf Kosten von anderen. Das ist dieser strukturelle Zusammenhang. Wir müssen uns immer auf Kosten von anderen durchs Leben bewegen. Es ist keine Frage des Bewusstseins, ob ich das will oder nicht. Sobald ich etwas kaufen gehe, löse ich im Hintergrund lauter Produktionsprozesse aus, die diverse soziale Folgen haben, die ich meistens gar nicht kenne. Und das nenne ich Exklusionslogik. Der Widerspruch jetzt zwischen Selbstentfaltung, also dieser kommunistischen Potenz, wie ich das genannt habe, und der Selbstverwertung, das, was wir normalerweise kennen, der ist jetzt antagonistisch, unvereinbar, nicht zu kitten, nicht auflösbar unter den gegebenen Bedingungen. Weil man kann nicht Inklusion und Exklusion gleichzeitig haben, sondern, aber was man haben kann und was der Kapitalismus natürlich macht, ist, sagt, ja, natürlich, ich bin auch für Inklusion, ich bin auch für Kooperation, zum Zwecke der besseren Konkurrenzfähigkeit. Also, partielle Kooperation, um dann wieder fitter zu sein im Wettbewerb, um die anderen besser auskonkurrieren zu können. Deswegen ist es auch zu kurz, wenn man sagt, ja, der Kapitalismus, das ist immer Konkurrenz und irgendwie die Commons oder so, das ist immer Kooperation. Nein, nein, so ist das nicht, sondern Konkurrenz ist eine Form der Kooperation. Es ist die Kooperation, die dazu da ist, andere rauszuschmeißen. Aber das ist genau wieder die Grenze, die, sag ich jetzt, mit der Selbstentfaltung nicht zusammengeht, weil Selbstentfaltung bedeutet, diese Grenze nicht haben zu können, sondern sich unbeschränkt entfalten zu können, unbeschränkt diese Inklusion machen zu können. Achtens, der Kommunismus ist nicht das ganz andere, sondern der ist allgemeine menschliche Potenz. Was heißt das? Also der Kapitalismus realisiert einerseits und gleichzeitig begrenzt er diese menschliche Potenz der Selbstentfaltung. Also der hat die hervorgebracht, er braucht sie und gleichzeitig begrenzt er sie, weil er das in Strukturen nur machen kann, die genau diese Exklusionslogik enthalten. Gleichzeitig braucht er es. Er produziert also einen Widerspruch. Jetzt ein Zitat, ein bisschen verändert. Kapitalismus ist nur eine besonders schlechte Weise, den Kommunismus zu organisieren. Jemand eine Idee, von wem das ist, sein könnte? Ist von David Graeber. Nur in dem Originalzitat ist der Kommunismus mit K und einem U geschrieben. Er hat die These aufgestellt in seinem Buch Schulden, dass es eine grundlegende, elementare soziale Beziehung unter den Menschen gibt, die er Kommunismus nennt. Kommunismus mit K und U. Also eine grundlegende, wechselseitiges Aufeinander, ein grundlegendes, wechselseitiges Aufeinander bezogen sein, was die anderen grundsätzlich einschließt. Und ohne diese Grundlage könnte dann diese Logik on top, die nämlich Exklusionslogik ist, gar nicht funktionieren. Also ohne, dass die Menschen nicht permanent im Alltag zusammenhalten, einfach formuliert, könnten sie sich nicht dann effektiv auch bekriegen. Zitat von David Graeber. Mein Zitat lautet jetzt, um das nicht ganz so schön aussehen zu lassen, Kapitalismus ist eine besonders dynamische Weise, den Kommunismus zu organisieren. Ich spreche jetzt davon, dass der Kapitalismus den Kommunismus organisiert. Also der Kapitalismus hat ja das hervorgerufen. Und zwar in einer ungeheuer dynamischen Form. Also es ist, hier, wenn man sich das historisch anguckt, eine relativ kurze historische Periode. 20, 30 Jahre, wo jetzt dieses Moment der individuellen Entfaltung, der Kreativität und so weiter, wo das so wichtig geworden ist, Wissensproduktion und so. Sehr dynamisch. Mein Schluss ist daraus, der Kapitalismus ist auch nur eine Form menschliche Selbstentfaltung, die ich als allgemeine menschliche Potenz ansehe, zu organisieren. Also Kapitalismus ist eine Realisationsform dessen, was David Graeber Kommunismus mit U nennt und was ich Kommunismus, also von Commons, nenne. Es ist eine Realisationsform, also es ist eine Weise, wie sich Selbstentfaltung entwickeln kann, wie sich menschliche Verwirklichung, menschliche Entfaltung, wie die zur Geltung kommen kann. Das ist ein bisschen vielleicht überraschend und schräg, Weil bisher war es so, wer noch mit den Worten hantiert hatte, hat immer gesagt, da ist Kapitalismus und das Gegenteil oder so ist Kommunismus. Und meine These wäre jetzt, nein, das ist eine Überhöhung, eine falsche Entgegensetzung. Tatsächlich, was ist eigentlich eine freie Gesellschaft? Eine freie Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die die menschlichen Potenzen, die wir alle schon immer hatten, unbeschränkt zur Geltung bringt. Das ist eine freie Gesellschaft. Das kann man dann Kommunismus nennen oder Kommunismus ist völlig wurscht. Aber das ist, was auch der Kapitalismus voranbringt. So, und der Kommunismus ist nun die Entfaltung des Kommunismus auf seiner eigenen Grundlage. Also, wenn man jetzt für Kommunismus freie Gesellschaft setzt, dann muss man unterscheiden, das kommt jetzt, glaube ich, gerade, ja, genau, dann haben wir es mit zwei Aspekten zu tun, nämlich mit der Bewegung und mit einer möglichen Gesellschaftsform. Ich hatte bisher beschrieben, dass der Kommunismus eine Bewegung ist, also eine Bewegung Richtung mehr Wissen, mehr Individualität, mehr Kreativität, der einzelne Mensch zählt und so weiter und so fort. Diese Bewegung, das Freisetzen menschlicher Möglichkeiten. Und jetzt ist aber die Frage, kann man sich vorstellen, dass diese Bewegung nicht nur eine Bewegung innerhalb einer eigentlich anderen Logik läuft, wo dann die ganzen Widersprüche entstehen, sondern kann diese Bewegung auch in eine Gesellschaft führen, die wirklich frei ist, wo sich alle Menschen so entfalten können, dass niemand unter die Räder kommt, dass Entfaltung von mir nicht auf Kosten von anderen geht? Kann man sich das vorstellen? Wichtig finde ich jetzt, beide Diskurse zu unterscheiden. Das passiert nämlich ganz oft, dass gesagt wird, ja, was du da erzählst und so weiter, das geht ja nicht. Und dann werden Argumente herangebracht, die aus den widersprüchlichen Beobachtungen, die man heute machen kann, die werden als Gegenargument gegen die prinzipielle Möglichkeit, eine freie Gesellschaft haben zu können, angewendet, herbeigenommen. Und ich finde das sehr schwierig, sondern man muss über beides reden. Die eine Frage ist, kann es eine freie Gesellschaft geben, wo keiner mehr unter die Räder kommen muss und wir uns alle entfalten und es keine Notwendigkeit gibt, mehr den anderen auszuschließen? Das ist die eine Frage, eine prinzipielle Frage. Und die andere Frage ist, okay, nehmen wir mal an, das geht. Wie sieht es denn heute aus? Heute haben wir ja diese Gesellschaft nicht, sondern wir haben eine Gesellschaft, wo die dominante Logik diejenige ist, dass wir uns andauernd gegen andere auf Kosten von anderen durchsetzen müssen. Wie kann man unter solchen Bedingungen trotzdem Selbstentfaltung noch voranbringen? Wie geht das? Wie gehen wir mit den Widersprüchen um? Das sind zwei verschiedene Diskurse. Denn Kommunismus entfaltet auf seiner eigenen Grundlage, so nenne ich es jetzt, also eine Gesellschaft, die darauf basiert, die gab es noch nie in der Geschichte. Also lasst euch nichts erzählen, also dieses andere Ding mit dem K und dem U, ne? Lasst euch nichts erzählen, auch das hat nichts mit einer freien Gesellschaft zu tun gehabt. Das gab es noch nicht in der Geschichte. Meine Überlegung ist jetzt, wenn etwas heute nicht geht, und offensichtlich haben wir keine freie Gesellschaft in dem Sinne, wie ich es jetzt dargestellt habe, dann bedeutet das nicht, dass es prinzipiell nicht geht. Aber umgekehrt auch. Also wenn ich jetzt sage, das geht prinzipiell, gibt es keinen Automatismus. Es gibt keine Garantie. Das heißt, der Kommunismus als Bewegung ist notwendig widersprüchlich. Nochmal, der Kommunismus ist das, was der Kapitalismus hervorgebracht hat. Aber das ist eine Bewegung, die man beobachten kann und die heute hier auf Elevate diskutiert wird. Das ist das, was ich Kommunismus nenne. Und das ist aber widersprüchlich. Und genau diese Widersprüche thematisiert dieses Elevate ja auch. Und deswegen finde ich das auch sehr gut. Folgerung daraus ist, der Kommunismus als Bewegung muss bewusst gestaltet werden. Wir müssen damit gezielt umgehen. Zu stärken ist die Seite der Inklusionslogik, also alles, was in Richtung auf mehr Menschen einbeziehen geht. Stichworte, beitragen statt tauschen, Marktferne, Staatsferne. Jenseits von Markt und Staat heißt einfach, dass wir auch gucken können, wie kann man Projekte so organisieren, dass wir eben nicht von der Marktlogik abhängig werden. Dass wir nicht darauf verfallen zu sagen, ach, jetzt läuft unser Projekt so toll, dann lass uns doch einfach die Produkte, die wir jetzt da aus diesem Projekt haben, verkaufen, um unser Projekt zu finanzieren. Was heißt das? Das heißt, wir importieren die externe Logik der Märkte in unsere interne Funktionsweise unseres Projekts, in unsere internen Strukturen. Warum? Weil wir dann immer gucken müssen, wer verkauft denn da noch Produkte und sind wir dann konkurrenzfähig, können wir uns da behaupten und so weiter. Wir müssen also anfangen zu denken, wie Markt funktioniert. Während wenn wir ein Projekt machen, dann geht es erstmal um ganz andere Fragen. Da geht es darum, was wollen wir überhaupt, was sind unsere Bedürfnisse, wie wollen wir das zusammen machen, welche Regeln brauchen wir dafür und was haben wir an Ressourcen und so weiter und so fort. Ganz viele sachliche, konkrete Dinge. Aber nicht rechnet es sich. Erstmal nicht. Zu schwächen sind dann die andere Seite. Zu schwächen ist die andere Seite, nämlich die Exklusionslogik. Grenzen ziehen, Barrieren aufbauen, Ausschlüsse praktizieren, Entfremdung durchsetzen, Entfremdung akzeptieren. Zwei Tendenzaussagen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich denke, dass Folgendes gilt. Unsere größte Stärke sind wir selbst. Unsere Achtsamkeit und Klugheit im Umgang miteinander und den uns umgebenden Widersprüchen. Wir müssen es tun, es nimmt uns kein anderer ab. Wir müssen in dieser widersprüchlichen Welt versuchen, handlungsfähig zu werden und zu bleiben. Und das ist keine einfache Aufgabe und ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank.